Abschnitt 10 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Daniel Hees in Duisburg. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 10. Die Ermordung des Grafen Komarowski vor dem Schwurgericht zu Venedig, Teil 5. Einen höchst eigentümlichen Eindruck machte Professor Cavezzani, der Primarius, der die verhängnisvolle Operation angeordnet hatte. Er wollte sich an gar nichts mehr erinnern, nicht einmal daran, überhaupt den Komarowski behandelt oder auch nur je gesehen zu haben. Eine Reihe von Krankenwärtern und Schwestern wurden telefonisch berufen und bestätigten, was die anderen Ärzte schon ausgesagt hatten, nämlich, dass Cavezzani nicht nur bei der Operation anwesend war, sondern auch die Auftrennung der Naht und die Auspumpung des Magens angeordnet hatte. Cavezzani sagte darauf, er bestreite die Aussagen aller dieser Zeugen gar nicht, nur habe er selbst die Erinnerung an den Vorgang absolut verloren, da er bei einem Zwischenfall während einer Operation sich ein Leiden zugezogen hatte. Sein Gedächtnis habe sich seitdem geschwächt, und seit dem November 1909 habe er sich deshalb von der Praxis zurückgezogen. Ein Krankenwärter, der darüber befragt wurde, hat jedoch nie etwas von dieser Gedächtnisschwäche bemerkt. Professor Dr. Trevisan kam zu dem Schluss, dass die Wunde tödlich und die ärztliche Behandlung im Allgemeinen richtig war. Der operative Eingriff sei unbedingt nötig gewesen, da der Darminhalt auslief. Die Aussage der behandelnden Ärzte, dass sich Komarowski vor der Operation wohlbefand, sei zu unbestimmt. Dr. Cocon hatte erklärt und auch Dr. Menini hat zugegeben, dass Komarowski Brechreiz empfand. Das beweise, dass Bauchfellentzündung im Anzuge war. Im Besonderen verteidigte dann der Sachverständige die vom Professor Cavezzani angewandte Operationsmethode. Cavezzani ließ die Naht auftrennen, damit die giftigen Stoffe leichter aus der erweiterten Wunde austreten konnten. Bei dem vorhandenen Brechreiz sei die Auspumpung des Magens nötig gewesen und es habe durchaus nicht gegen die Regeln der Heilkunde verstoßen, dass diese Operation bei offenem Bauch vorgenommen wurde. Der anatomische Befund habe keinen Anhalt für die Annahme ergeben, dass Komarowski an einem bei der Operation erlittenen Nervenschlag gestorben sei. Man solle die Unvollkommenheiten der Chirurgie nicht dem Chirurgen zur Last legen. Nur an der von Naumov ihm beigebrachten Wunde sei Komarowski gestorben. Professor Dr. Borri schloss sich diesem Gutachten im Wesentlichen an. Er ist zwar der Meinung, es wäre besser gewesen, die Bauchnaht vor der Auspumpung nicht aufzutrennen, doch wäre es ein Irrtum anzunehmen, diese Unkorrektheit in der Operationsmethode habe den Tod Komarowskis herbeigeführt. Professor Dr. Giordano, Primärarzt am Hospital von Venedig: Bauchwunden verlaufen meistens tödlich, wenn man operiert. Dagegen beweisen die Erfahrungen des russisch-japanischen Krieges, wie leicht man den Verwundeten durch einfache Unbeweglichkeit heilt. Im Transvaal-Kriege erhielt man vernichtende Ergebnisse, als man bei Unterleibswunden die Laparatomie anwandte. Professor Cavezzani war an dem Tage, wo er die Operation vornahm, nicht bei Sinnen. Es sei nicht von so großer Bedeutung, dass bei der Operation nach der Versicherung eines Krankenwärters Cavezzanis Hand zitterte. Nicht die unsichere Hand, sondern der unsichere Kopf eines Chirurgen führen zu Unheil. Nicht eine von selbst entstandene Peritonitis führte Komarowski zum Tode, sondern die angewandte Prozedur. Das gewaltsame Einfüllen der Gedärme mit vielleicht nicht allzu reinen Händen habe die Peritonitis erzeugt. Nicht an einem Nervenschlag sei Komarowski gestorben, sondern schlimmer. Die chirurgische Behandlung war mehr als die Nebenursache, sie war die eigentliche Ursache zum Tode Komarowskis. Er persönlich glaube, dass Komarowski ohne die begangenen Fehler gerettet worden wäre, denn sein Zustand, Temperatur, Besinnung und Stimmung ließen das Beste erhoffen. Professor Dr. Maselli begutachtete noch: Das Abenteurerleben hat die neurotische Anlage der Tarnowska bis zur Störung der Seelenvorgänge gesteigert. Es trat die moralische Anästhesie ein, die sie zum Verbrechen führte. Die Tarnowska leidet an Idiosynkrasie. Ihre Bildung ist von leichtem Gewicht, wie gewöhnlich die der Weltdamen. Obwohl die Tarnowska von Natur gutmütig war, wie sie durch ihr Betragen gegen ihre Eltern, ihre Kinder und Niedrigerstehende bewies, so hatte doch die Neurose bei ihr die höhere ethische und moralische Sphäre verletzt. Wie alle neuropathischen Frauen hat auch die Tarnowska eine erotische Psyche und hat nach der Trennung von ihrem Mann, vielleicht unter dem Einfluss romantischer Lektüre, ihr Ideal gesucht. Eine Herrscherin war die Tarnowska nur für die, die sich beherrschen ließen, und vielleicht hat der Neid auf die imponierende Erscheinung viele Urteile über sie pessimistisch gefärbt. Jedenfalls sehen wir auf der Anklagebank nicht etwa eine Bändigerin neben zwei gezähmten Löwen, sondern die Männer haben sich zu verteidigen verstanden, die Frau aber nicht. Die Lebensschicksale haben die Neurose der Tarnowska noch erhöht und ihr Gemüt verändert. Jahrelang spricht man um sie herum von nichts anderem als von Tollheit, Selbstmorden, Morden, Duellen, erotischen Ausschweifungen, Ehebrüchen, Ehescheidungen und Kindesentführungen. Diese ganze slawische Welt um die Tarnowska herum scheint ein Irrenhaus. Alles ist im Exzess. Die Angeklagte hat von der Hysterie alle Erscheinungen. Die paroxystischen und die interparoxystischen auf physischem und psychischem Gebiete. Die Liebesabenteuer haben den Lebenslauf der Tarnowska schwer gestört. Aber das ist nicht zu wichtig, denn das ist auch der Fall bei vielen Damen, die heute geachtet und geehrt die Salons beleben. Der erste Geliebte, Borgewski, hat der Tarnowska mit seinem Blute eine ganz außerordentliche Liebesprobe gegeben. Ihre anderen Liebesabenteurer aber haben nichts Außerordentliches an sich. Die Tarnowska ist keine vollkommen Irrsinnige, sondern sie ist in hohem Grade mit partieller moralischer Anästhesie behaftet. Bei dem pathologischen Zustand Prilukows und der Tarnowska, bei ihrer Jagd nach Zerstreuungen, musste der Plan zum Verbrechen von selbst entstehen, ohne dass irgendjemand bewusst die Initiative dazu ergriffen hat. Hysterie und Verbrechertum hängen eng zusammen, und diese Ansicht der positiven italienischen Schule wird auch von den Geschworenen in Russland geachtet. Die Tarnowska hat eine Gemütskrankheit, die ihr Bewusstsein und ihre Willensfreiheit einschränkt. Deshalb muss § 47 des italienischen Strafgesetzbuchs beschränkte Verantwortlichkeit angewandt werden. Dr. Coquillon vom Hospital in Venedig? Er habe die Überzeugung, dass Komarowski gerettet werden konnte. Er habe noch nie gehört, dass ein Magen bei geöffnetem Unterleib ausgepumpt worden sei. Professor Dr. Giordano bemerkte noch, die Krankenwärter haben, als sie in augenblicklicher Abwesenheit des Arztes die Gedärme wieder einfüllten, wahrscheinlich mehr Kraft als erforderlich war angewendet. Es folgten die Plädoyers. Es nahm zunächst das Wort der Vertreter der Nebenkläger, Rechtsanwalt Dr. Feder. Die Angeklagten haben durchaus die charakteristischen Linien, mit denen sich das Strafgesetzbuch beschäftigt. Die Psychologen haben ihr Gutachten auf fantastische Erzählungen und schlecht begriffene Tatsachen gegründet. Diese Psychologie eignet sich für das Laboratorium, aber nicht für das Schwurgericht. Zur Entlastung der Tarnowska ist sogar ihr Negativismus herangezogen worden. Nach dieser Methode müssten alle Angeklagten, die leugnen, als im Negativismus Erkrankte betrachtet werden. Man hat das Verbrechen auch als slawisch entschuldigen wollen, aber dabei nicht bedacht, dass auf dem italienischen Thron eine Slawin sitzt. Der Vertreter der Nebenkläger gab dann ein langes Exposé über den Lebenslauf der Tarnowska und die Geschichte des Verbrechens. Der Tatbestand sei klar und lasse keinen Zweifel, dass alle Angeklagten schuldig seien und vorsätzlich gehandelt hätten. Die durch die 7 Schusswunden hervorgerufene Bauchfellentzündung allein habe den Tod Komarowskis hervorgerufen. Naumow hätte ohne den von der Tarnowska erhaltenen Antrieb nicht gehandelt. Prilukow sei kein Komplize, aber mitschuldig, da er Naumow nicht zurückhielt, als dieser in Komarowskis Haus ging und die Tat geschehen ließ. Er glaube nicht an die lange Krankheitsgeschichte der Tarnowska. Diese Angeklagte sei immer gereist, aber nicht um Heilbäder aufzusuchen, sondern nach den Orten, wo Neuropathen sich zerstreuen können. Während für den Leumund Prilukows angesehene Zeugen wie der Präsident Pisarev, der Ingenieur Toburno und der Advokat Manowski eingetreten sind, habe die Tarnowska Entlastungszeugen nur unter ihren Verwandten und Dienern gefunden, obwohl sie 20.000 Franken für die Kosten der Zeugenvernehmung hinterlegte. Schließlich wandte sich Rechtsanwalt Dr. Feder noch heftig gegen die Perrier, die der Tarnowska jedweden Dienst geleistet habe, ohne auch solche Leistungen zu verweigern, denen sich eine Frau mit auch nur einer Spur von Moralität entzogen hätte. Der Lebensversicherungsantrag war das Todesurteil des Grafen. Die Tarnowska hat daraufhin alles in Bewegung gesetzt, um den Mordplan zu beschleunigen. Diese dämonische Frau suchte erst die Männer physisch zu vernichten, um sie willenlos zu machen, und wenn sie dann keinen Widerstand mehr leisten konnten, bediente sie sich ihrer für die eigenen Zwecke. Der Vertreter der Nebenkläger verlas hierauf die zwischen der Tarnowska und Prilukow gewechselten Telegramme, in denen die ersten Fäden des Verbrechens zu finden seien. Er erinnerte an die Details der Zusammenarbeit der vier Angeklagten in Wien, bei der die letzten Vorbereitungen zum Mordplan ausgearbeitet wurden. Naumow wollte, als Frau von Tarnowska ihm die apokryphe beleidigende Depesche vorzeigte, nach Venedig eilen, um den Grafen Komarowski zum Duell zu fordern. Sie überredete ihn jedoch, den Grafen nicht zu fordern, sondern ihn zu ermorden, da sie befürchte, dass Naumow in dem Duell hätte getötet werden können, worauf ihr Plan, die Lebensversicherungsprämie zu erhalten, zu Wasser geworden wäre. Die Tarnowska spielte ein teuflisches Doppelspiel. Sie reiste mit Naumow nach Russland, um sich ihm hinzugeben, spielte die durch den Grafen Beleidigte und stachelte seine Eifersucht auf, um ihn auf jede mögliche Weise zum Morde zu treiben. Währenddessen schickte sie dem Grafen die zärtlichsten Liebesdepeschen. Die Tarnowska ist also wohl überlegt und mit einer nie dagewesenen zynischen Ruhe bei der Vorbereitung zum Verbrechen vorgegangen. Sie und Prilukow hatten auch vereinbart, dass Naumow nach verübter Tat aus dem Wege geräumt werden solle. Prilukow hat in Wien zwei Detektivs angeworben, um ihn verhaften zu lassen. Die Tarnowska hat auch den Naumow ersucht, jeden Verdacht von ihrer Person fernzuhalten. Dieser Mordplan wurde in Anwesenheit und unter Teilnahme der Perrier beraten und vorbereitet. Die Vertreter der Perrier protestierten hier gegen die Behauptungen des Dr. Feder, dass die Perrier an dem Morde beteiligt sei. Zwischen Dr. Feder und den Verteidigern der Perrier kam es zu einem lebhaften Wortwechsel, dem aber der Vorsitzende bald ein Ende machte. Dr. Feder besprach sodann alle Vorgänge am Vorabende des Verbrechens und das Telegramm der Tarnowska an Prilukow bezüglich der Waffe, deren sich Naumow bei Verübung der Tat bedienen sollte. Er erinnerte daran, dass die Tarnowska in Wien bereits ein Geständnis abgelegt habe, das sie auch hier nicht zurückziehen konnte. Die Geschworenen werden daher die Schuld der Tarnowska bejahen, sowie auch bezüglich der anderen Angeklagten annehmen müssen, dass sie das Verbrechen in voller geistiger Klarheit und mit Vorbedacht begangen habe. Nur von Naumow könnte man sagen, dass er das Verbrechen nicht begangen, wenn ihn die Tarnowska nicht dazu getrieben hätte. Man hat um die Tarnowska eine Legende gesponnen, man hat gesagt, sie bezaubere alle, aber wir haben sie jetzt hier über einen Monat vor uns und sie hat niemand von uns bezaubert, sondern nur Ekel eingeflößt. Sie ist eine Hochstaplerin, voll von Lastern und ohne Skrupel. Dr. Feder kam sodann auf die Perrier zu sprechen und sagte, die Perrier ist uns während der Verhandlung wie eine Schlange aus den Händen geglitten. Aber sie war es, welche die Geliebten der Tarnowska zuführte. Sie war die Zuhälterin der Tarnowska. Staatsanwalt Randy beantragte das schuldig gegen alle vier Angeklagten. Es sind drei Barbaren in europäischer Kleidung. Die Elisa Perrier, die Schmach der menschlichen Gattung. Nicht Laparotomie habe Komarowski ins Jenseits befördert, sondern die acht von Naumow erhaltenen Wunden. In drei Perioden zerfalle das Leben der Tarnowska. Die erste gehe bis zum Tode des Borgewski, die zweite bis zum Tode der Gräfin Komarowski und die dritte bis zur Ermordung Komarowskis selbst. Drei Daten, drei Leichen. Wie könne man die Tarnowska als willensschwach bezeichnen, wo sie sich schon mit 17 Jahren gegen den Willen ihrer Eltern verheiratet habe? Der Staatsanwalt bezeichnete dann die Tarnowska als eine der Abenteurerinnen, wie man sie mit dem Ellbogen unter den Prokuratien anstoße, und wandte sich darauf scharf gegen Naumow. Dieser Jüngling habe Baudelaire übersetzt und sich literarisch betätigt, er sei sich also seiner Handlungen wohl bewusst gewesen. Er habe nicht in somnambulischem Zustand gehandelt und sei auch nicht hypnotisiert gewesen, er sei für seine Tat voll verantwortlich. Die Sachverständigen haben ihre Untersuchungen an einem durch den Kerker geschwächten Individuum vorgenommen. Auch die Frage der Vorsätzlichkeit sei für Naumow zu bejahen. Nicht einmal der lange Zeitraum habe ihn von seiner Tat zurückgehalten. Die Tarnowska, so fuhr der Staatsanwalt fort, ist die moralische Anstifterin des Verbrechens. Sie hat zuerst den Gedanken daran in Naumows Seele gelegt und ihm den Plan dazu bis zu allen Einzelheiten vorgezeichnet. Die Frauenkrankheit der Tarnowska kann nicht als Entschuldigung gelten, da tausende anderer Frauen dieselben Leiden haben, ohne zu Verbrecherinnen zu werden. Für Prilukow haben die Verteidiger keine Psychiater als Sachverständige herangezogen und trotzdem wollen sie ihn für nicht zurechnungsfähig hinstellen. Es ist einerlei, ob Prilukow oder die Tarnowska zuerst den Gedanken an das Verbrechen gehabt hat. Es genügt, dass sie gemeinsam Naumow dazu veranlasst haben. Auch die Perrière ist am Tode Komarowskis mitschuldig. Sie hat um alles gewusst, um die Liebesabenteuer der Tarnowska und um die Geldverlegenheiten. Sie hat an dem Mahle teilgenommen, währenddessen Naumow zum Verbrechen gereizt wurde, wie sie schon vorher Prilukow zum Selbstmord reizen wollte. Deshalb ist auf Teilnahme am Verbrechen, wenn auch eine nicht notwendige Teilnahme, zu erkennen. Verteidiger für Naumow, Rechtsanwalt Marigonda, erinnerte an die Aussage der Mutter des gemordeten Komarowski, dass Naumow das Verbrechen nicht begangen hätte, wenn es ihm nicht von der Tarnowska suggeriert worden wäre. Die Stimme der Toten, Borgewski und Stahl, die Stimme der Lebendigen und die Stimme der Wissenschaft, der Psychiater, sie alle bezeugen die suggestive Kraft der Tarnowska. Schließlich hob der Verteidiger noch hervor, dass auch die ärztlichen Sachverständigen Naumow für unverantwortlich erklärt haben. Advokat Driussi. Naumow hat sich als 22-jähriger, unerfahrener Jüngling, der schon Zeichen von anormaler Geistesverfassung gegeben hatte, in die Tarnowska verliebt. Als er das Verbrechen beging, hatte er nicht die geringste Ahnung davon, dass es nur des Gelbes halber geplant worden war. Die Tarnowska beherrschte alle Männer, und selbst Komarowski erklärte sich in einem Briefe an sie bereit, für sie ein Verbrechen zu begehen. Dem ganzen Plan zum Verbrechen stand Naumow fern, ja, er war sogar abwesend, als der Plan gefasst und ausgearbeitet wurde. Selbst als er aufs Höchste gereizt worden war, dachte er nicht daran, Komarowski zu ermorden, sondern wollte ihn fordern. Erst als die Tarnowska ihn auf das Grab Stahls geführt und ihm die Ergebenheit Borgewskis und Trubezkows vorgehalten hatte, war er zum Verbrechen bereit. Nach der Tat aber brach er sofort reuevoll zusammen. Advokat Dr. Lusatti suchte nachzuweisen, dass Prilukow nur infolge der Künste der Tarnowska gefallen sei. Ehe er sie kannte, war er ein ganz anderer Mensch. Nachdem er schon seine Familie und seine Praxis verloren hatte, wollte er wenigstens seine Ehre retten und machte einen Selbstmordversuch. Er wurde gerettet und kehrte zu seiner Familie zurück, aber die Tarnowska zog ihn wieder an sich und stieß ihn die schiefe Ebene hinunter. Der Verteidiger behauptete dann, erstens, die Tarnowska hat den Plan allein ausgedacht und ihn vor Prilukow in der ersten Periode verborgen. Zweitens, Naumow wurde von der Tarnowska zum Verbrechen vorbereitet, ohne dass es Prilukow wusste. Drittens, die Tarnowska veranlasste ohne Wissen Prilukows, den Komarowski, sich zu versichern und sein Testament zu machen. Und viertens wollte die Tarnowska diesen Plan ausführen, auch wenn Prilukow stürbe. Ja, sie wollte sogar den Tod Prilukows. Die Tarnowska war die Generalin, Naumow, Prilukow und sogar Komarowski ihre gehorsamen Soldaten. Dann verlas Advokat Lusatti den schon vom Advokaten Driussi erwähnten Brief Komarowskis an die Tarnowska. Um dich mein zu nennen, bin ich sogar zum Verbrechen bereit, dein Gatte zu werden und dann ins Zuchthaus zu gehen. Rechtsanwalt Dr. Feder: Sagen Sie keine solchen Dummheiten. Lusatti: Die Dummheiten sagen Sie. Man könne, fuhr der Verteidiger alsdann fort, Prilukow auch nicht damit belasten, dass er bei der Vollführung des Verbrechens anwesend war, denn das war nur die Folge davon, dass die Tarnowska Naumow sich zu Willen gemacht hatte. Prilukow sei ein Verrückter, der immer tausend Dinge androhe und nichts ausführe. Er sei dem Willen der Tarnowska untertan und wisse bis zuletzt gar nicht genau, wie weit diese gehen wolle. Rechtsanwalt Dr. Lusatti erinnerte schließlich daran, dass der kleine Sohn Prilukows seinem Vater geschrieben habe. Er bete täglich für ihn und sei überzeugt, dass die Geschworenen Milde üben werden, die höchste Gerechtigkeit sei. Der Angeklagte, Rechtsanwalt Dr. Prilukow, weinte bei diesen Ausführungen fürchterlich. Ein Zug tiefster Bewegung ging durch den Saal. Advokat Florian suchte nachzuweisen, dass Prilukow weder die Tarnowska noch Naumow zum Verbrechen veranlasst habe. Das aufreizende Telegramm, das Prilukow mit der Unterschrift Komarowskis an Naumow sandte, habe diesen nach seiner eigenen Erklärung nicht zum Verbrechen veranlasst. Die Hilfe, die Prilukow der Tarnowska zuteil werden ließ, indem er mit ein paar Detektivs Naumow überwachte, sei eine antipathische, aber keine strafbare Handlung. Die Tarnowska habe das Verbrechen ersonnen, das werde durch ihre Persönlichkeit und ihre Motive bewiesen. Der Verteidiger schloss, es ist juristisch unmöglich zu behaupten, dass Prilukow als Beauftragter der Tarnowska das Verbrechen der Anstiftung zum Morde begangen habe. Die Tarnowska, die diesen Auftrag erteilt, bleibt immer selbst die Person, welche die Anstiftung verübt hat. Es ist auch völlig falsch, dass Prilukow durch das gefälschte Telegramm Naumow dazu bestimmt habe, den Grafen Komarowski zu erschießen. Alle Schuld fällt vielmehr auf die Tarnowska zurück. Prilukow hat sich nicht einmal dadurch strafrechtlich verantwortlich gemacht, dass er keine Anzeige erstattete, nachdem er von dem beabsichtigten Verbrechen Kenntnis erhalten. Die Tarnowska, die in den letzten Tagen ruhig schien, weinte bei dieser Rede des Verteidigers unaufhörlich. Der Vertreter der Nebenkläger, Rechtsanwalt Dr. Carnelutti, wandte sich mit der allergrößten Schärfe gegen die Darstellung des Verteidigers Florian. Dieser habe behauptet, die Perrier sei ehrenhaft und unschuldig. Prilukow müsse ebenfalls freigesprochen werden, denn er habe sich in der juristischen Lage eines Mannes befunden, der mit den Händen in den Taschen einer Hinrichtung beiwohnte und das Haupt des Verurteilten rollen sah. Die Tarnowska habe unter dem Einfluss Prilukows gestanden, sei hysterisch und schwachsinnig und habe keine Willensfreiheit. Auch Naumow sei ein Hysteriker und ein Instrument in den Händen anderer. Nach Florian sei der Mord einfach zufällig erfolgt. Wie schaue es aber in Wirklichkeit aus? Der Mord sei abzuleiten aus der moralischen Verkommenheit Prilukows und der Tarnowska. Diese wollte den Grafen Komarowski mit Hilfe Prilukows ausbeuten. Die moralische Verkommenheit dieser beiden sei kaum noch nötig zu betonen. Prilukow habe zwar ein einwandfreies Vorleben, die Tarnowska habe aber auf ihrem Gewissen schon Ehebruch, den Tod ihres geliebten Borgewski und den Selbstmord des Hauptmannes Stahl. Als die Gräfin Komarowska starb, fuhr der Anwalt fort, stand die Tarnowska, die das von Prilukow unterschlagene Geld in Händen hatte, als Diebin da. Die Heirat sollte ihr das Mittel sein, ihre frühere soziale Stellung wiederzugewinnen. Ihren Vorschlag, Prilukow solle dann als Haushofmeister bei dem gräflichen Paare bleiben, lehnte letzterer ab. Daraus entstand jener Konflikt, in dem der Ursprung der verbrecherischen Idee zu suchen ist, den Grafen zu ermorden. Prilukow wurde durch Eifersucht, die Tarnowska durch Geldgier zu der Mordtat getrieben. Wie zynisch und widerwärtig sie sich dabei verhielt, das zeigen die Worte, die sie ausrief, als sie die Todesnachricht empfing. »Oh, wie unglücklich bin ich! Den Mann, den ich heiraten sollte, ermorden sie!« Das ist keine hysterische Lüge, sondern eine erdachte Lüge, die einen wohlberechneten Zweck hatte. Die Tarnowska und Prilukow haben beide in ihrer Abgefeimtheit wohl gewusst, dass sie ihr Weg zum scheußlichsten aller Verbrechen, dem Morde, führte. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Diena für die Angeklagte Tarnowska. Ich bitte die Herren Geschworenen, sachlich und ohne Voreingenommenheit die Schuldfragen zu prüfen. Ich fühle mich umso mehr verpflichtet, diesen Appell an die Herren Geschworenen zu richten, da man bereits zur Legende Zuflucht genommen hat. Dadurch kam ein Milieu zustande, das einem gerechten Urteil wenig günstig war. Prilukow und Naumow erschienen als die Quellen der Wahrheit. Man bedachte nicht, dass auch sie Angeklagte seien. Allerdings hat die Angeklagte, Gräfin Tarnowska, vielfach Dinge geleugnet, die sie besser zugegeben hätte. Sie kannte zum Beispiel die Herkunft des von Prilukow gestohlenen Geldes. Zumindest musste sie die Herkunft vermuten. Sie hätte auch besser getan, unumwunden zuzugeben, dass sie die 28 Briefe an Prilukow geschrieben habe. Die Schuld am Verbrechen selbst hat aber Prilukow. Auffällig ist es jedenfalls, dass in dem Zeugnis der Moskauer Rechtsanwaltskammer nichts über die Moralität und die finanziellen Verhältnisse Prilukows steht. Der Gedanke an das Testament und die Versicherung kann nimmermehr von einem Weibe gekommen sein, sondern nur von einem rechtskundigen Manne. Der Telegrammwechsel beweist, dass Prilukow der herrschende und nicht der beherrschte Teil war und dass er das Verbrechen geleitet hat. Alsdann ging der Verteidiger zum zweiten Punkt seines Plädoyers über, nämlich, dass die Tarnowska als nicht zurechnungsfähig angesehen werden müsste. Selbst die von der Staatsanwaltschaft berufenen psychiatrischen Sachverständigen haben auf verminderte Zurechnungsfähigkeit erkannt. Es gehe doch nicht an, dass der Staatsanwalt nachträglich noch seine eigenen Sachverständigen zurückweise, weil ihm ihre Schlüsse nicht passen. Die Tarnowska sei keineswegs die Medea, als die man sie habe hinstellen wollen. Das beweisen auch die Aussagen der sechs Schwestern aus dem Gefängnis auf der Giudecca. Der Verteidiger schloss, Er habe die Geschworenen nicht milde stimmen, sondern sie überzeugen wollen und verschmähe es deshalb, eine Aufforderung zu einem bestimmten Urteil an sie zu richten. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Alberto Musati führte für die Angeklagte Perrier aus: In 40 Bänden der Prozessdokumente habe man keinen einzigen Schuldbeweis gegen die Perrier finden können. Selbst die Staatsanwaltschaft habe den Rückzug antreten müssen, indem sie die Perrier erst wegen notwendiger Teilnahme anklagte und dann ihre Verurteilung nur wegen nicht notwendiger Teilnahme beantragte. In Wien habe sich die Perrier selbst belastet, um ihre Herrin zu entlasten. Was konnte sie von dem Verbrechen wissen, wo man nach 2,5 Jahren noch nicht habe feststellen können, in wem der Gedanke zum Verbrechen zuerst aufgetaucht ist? Es war nicht nötig, dass die Perrier als Verbindungsglied zwischen der Tarnowska und Prilukow diente, da diese beiden genug unter 4 Augen zusammen waren. Der Verteidiger schloss mit der Bitte an die Geschworenen, die Schuldfragen bezüglich der Perrier zu verneinen. Nach längeren Repliken und Dupliken zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Nach 4-stündiger Beratung verkündete der Obmann den Wahrspruch der Geschworenen. Danach wurde Naumow für schuldig des Mordes erachtet, ihm aber verminderte Zurechnungsfähigkeit zugebilligt. Die Tarnowska wurde der Teilnahme am Morde mit Vorbedacht für schuldig erachtet, ihr aber auch verminderte Zurechnungsfähigkeit zugebilligt. Prilukow wurde der Teilnahme am Morde mit Vorbedacht für schuldig erachtet. Die Schuldfragen bezüglich der Perrier wurden von den Geschworenen verneint. Die Geschworenen bejahten außerdem die Frage, dass die klinische Behandlung mitschuldig an dem Tode des Grafen Komarowski gewesen sei. Während der Obmann den Wahrspruch verkündete, drang von der vor dem Gerichtsgebäude postierten, nach vielen Tausenden zählenden Menschenmenge ein furchtbarer Lärm in den Saal. Die Fenster mussten deshalb geschlossen werden. Der Staatsanwalt beantragte gegen Naumow 3,5, gegen Prilukow 10, gegen die Tarnowska 8 Jahre Zuchthaus. Der Gerichtshof verurteilte Naumow zu 3,5, die Tarnowska zu 8,5, Prilukow zu 10 Jahren Zuchthaus. Von der nahen Kirche Santi Apostoli ertönte das Ave Maria-Geläute in den Saal, als der Vorsitzende das Urteil verkündete. Die Angeklagten nahmen das Urteil ziemlich gefasst auf. Die Tarnowska reichte Naumow zur Versöhnung die Hand. Alsdann wurden die Angeklagten von den Carabinieri einzeln abgeführt. Ende von Abschnitt 10.